Der dunkle Falter aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der dunkle Falter. Noch glüht, umwölkt von kühlen Abendrosen, vor mir die Heimat, doch mein Herz erbebt vom Sehnsuchtslied der ewig Heimatlosen und fühlt den Schmerz, den es noch nie erlebt. Wie eine milde, traurig süße Mahnung umfängt mich dieses fremde Bruderleid. Früh flügelt schon der dunkle Falter Ahnung über die Gärten meiner Jugendzeit. So deutungsvoll ward mir das Stundenschlagen, so müd mein Herz und selbst den tiefen Glanz der Frauenblicke weiß ich nur zu tragen, wie bange Hände einen welken Kranz. Ende von Der dunkle Falter.